Ich muss dir so viel sagen, wann hast du endlich Zeit? Ich sehn mich schon seit Tagen und du bist doch so weit. Für mich sind schon Sekunden fast eine Ewigkeit. Ich bin in allen Stunden immer für dich bereit. Wenn wir uns wiedersehen und wir sind ganz allein, dann wirst du gleich verstehen, dass wir nie ich muss dir so viel sagen, ach, wär's doch schon so weit. Wann wird aus meinen Träumen endlich mal Wirklichkeit? Gestanden, weil mein Denken bist du. Als unsere Lippen selig dich banden, fehlte mir der Mut dazu. Ach, weißt du, ich muss dir so viel sagen, wann hast du endlich Zeit? Ich sehn mich schon seit Tagen und du bist doch so weit. Für mich sind schon Sekunden fast eine Ewigkeit. Ich bin in allen Stunden immer für dich bereit. Allein, dann wirst du gleich verstehen, dass wir nie uns trennen können. Ich muss dir so viel sagen, ach, wär's doch schon so weit, dann wird aus meinen Träumen endlich mal Wirklichkeit. Ich muss dir so viel sagen.